Father in heaven, bless these words, we pray. Vater im Himmel, segne diese Worte, wir bitten dich darum, segne sie in unser Herz hinein. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go back to Matthew 5 and continue with the Sermon on the Mount. Wir wollen ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, wieder zurückkehren. We have a very famous text tonight. Einen sehr berühmten Textabschnitt haben wir heute. Verse 38. Und zwar den Vers 38. You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. And who said those words? Wer hat das nun gesagt? The Lord said those words to Moses. Der Herr hat diese Worte zu Mose gesprochen. And who was the Lord? Und wer war der Herr? It was Jesus Christ. Es war Jesus Christus. So these are his own words. Also sind das seine eigenen Worte? To Moses. Die er zu Mose sprach. So you've heard it said. Also man hat es schon mal ausgesprochen gehört. And actually, I said it. Also ihr habt gehört, aber eigentlich habe es ja ich schon he gesagt. He could have said. He could have said, also er könnte es gesagt but haben. He didn't say. You've heard, hat das nicht he gesagt. Could have said, you heard it said to Moses, and actually I told him this. Also er hätte sagen können, ihr habt es von Mose gehört, aber eigentlich habe ich es ja dem Mose gesagt. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. But I tell you, do not resist an evil person. Aber ich sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. Sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. And if someone wants to sue you and take your tunic or your shirt, wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, then let him take your coat also. Dem lass auch den Mantel. If someone forces you to go 1 mile, und wenn jemand dich nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, go with them too. So geh zwei mit ihm. Give to the one who asks you. Gib dem, der dich bittet. And do not turn away from one who wants to borrow from you. Und wende dich nicht von dem ab, der etwas von dir borgen will. It's just wonderful, isn't it? Ist nicht wunderbar? So the next time I ask you for money, you can't say no. Also das nächste Mal, wenn ich euch um Geld bitte, könnt ihr nicht mehr nein sagen. So I'm asking everybody tonight. Also heute Abend bitte ich jeden hier to donate $1,000 to me. $1,000 an mich zu überweisen. And then I'm going to go back to America. Und dann gehe ich zurück nach Amerika. Okay. Is that what it's saying? Steht das hier? It's not what it's saying. Nicht wirklich. Okay. What is the text saying in the Old Testament? Was sagt der Text im Alten Testament? We find it in Exodus 21, verse 24. 2. Mose 21, 24. We find it in Leviticus 24. Und auch in 3. Mose 24. 19 through 21. Also in den Versen 19 bis 21. And these verses have been used by more people to validate vengeance. Und dieser Vers ist sehr oft verwendet worden, um Rache zu rechtfertigen. Eye for an eye, a tooth for a tooth. Auge um Auge, Zahn um Zahn. You knocked my tooth out, I knock your tooth out. Du hast mir den Zahn ausgeschlagen, jetzt schlage ich dir einen aus. You hurt my family, I hurt your family. Du hast meiner Familie Schmerz zugefügt. You bombed our country, we bomb your country. Ihr bombardiert uns, wir werden euch bombardieren. Is that what this text is saying? Ist das wirklich das, was der Text sagt? It's actually saying the opposite, believe it or not. Es sagt eigentlich genau das andere, ob es glaubt oder nicht. Genau das Umgekehrte. Vengeance was forbidden by the law. Rache war durch das Gesetz verboten. Leviticus 19:18. Leviticus, 3. Mose 19, 18. It was forbidden. Es war verboten. And what this is trying to do here, und was das hier versucht, is it's trying to stop vengeance. Es versucht, die Rache aufhören zu lassen. It's trying to give a fair judgment. Es versucht hier ein ausgeglichenes Gerichtsurteil zu geben. You know what it's like? Someone knocks your tooth out. Ihr wisst, wie es ist. Jemand schlägt einem den Zahn aus. What do you do? Was macht der andere? How? You knock four of his out. Du schlägst ihm vier aus. You knock four of his out, he gets your older brother, breaks your arm. Dann holt seinen großen Bruder und der bricht dir den Arm. You broke my brother's arm, poof, I broke your leg. Und dann du hast meinem Bruder den Arm gebrochen, ich werde dir das Bein brechen. Oh yeah, I'll get my cousin, okay, and he'll meinen Cousin. Both your legs. Der bricht dir beide Beine. And it just gets bigger and bigger and bigger and bigger. Das wird immer größer und immer mehr. That's how wars start. Und so fangen auch Kriege an. Because vengeance is never equal, it's never fair. Weil Rache nie auf Ausgleich. And these commandments were given. Und diese Gebote wurden gegeben. Look, if someone does something wrong to you, damit, schau her mal, wenn jemand dir etwas Falsches antut, if he breaks your tooth, wenn er dir wirklich einen Zahn ausschlägt, then it's gotta be fair. Dann muss es einen Ausgleich then geben. We'll break one his teeth. Dann muss einer just seiner one, Zähne not auch raus. Four, just one. Nicht vier, aber einer. And this was to keep evil in check. Das war dazu da, um das Böse irgendwie unter Kontrolle so zu halten. So that people, like it says in I think it's Leviticus, if you're, or Deuteronomy, if you're, if your bull kills somebody, also wo halt auch im Alten Testament steht, 5. Mose, wenn dein Stier jemanden tötet, stößt, horn, we gotta shoot the bull. Dann muss der Stier getötet werden. But if you know that your bull is wild, aber wenn du weißt, dass dein Stier Menschen attackiert, and your bull kills somebody, und dein Stier tötet einen Menschen, dann muss der Stier sterben und wir werden dich auch töten. That's God's law. Das ist das Gesetz Gottes. What did this do? It made people responsible. Was hat das bewirkt? Es hat bewirkt, dass Menschen verantwortlich leben. If you got a bull that's dangerous, you better keep it in the pen. Wenn du einen wirklich gefährlichen Stier besessen hast, hast du ihn am besten im Stall gelassen. That bull kills somebody, denn wenn er jemanden umbringt, the town's coming to stone you. Dann wird die Stadt kommen, um dich zu steinigen. It's fair. Das ist fair. One for one. Eins zu eins. This was the civil law. Das war das Zivilgesetz. Now, what is the Lord saying? Is he contradicting his own words? Jetzt, was sagt der Herr hier? Widerspricht er seinen eigenen Worten? No, he's going higher. Nein, aber er nimmt es eine Stufe höher. He's trying to present something that is more powerful than the civil law. Er versucht etwas noch mächtigeres zu präsentieren, als es das Zivilgesetz getan hat. Now, I want you to add five words behind. We're going to add five words to the sentence and see if it doesn't make more sense. Und wir werden jetzt da 5 Worte an diesen Satz hinten anhängen und sehen, ob es mehr Sinn macht. In English. Auf Englisch ist das Wort. But I tell you, do not resist evil. If someone strikes you on the right cheek, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, turn him the other also, dem biete die andere auch da, if that's what it takes. Wenn es das ist, wenn es das ist, was notwendig ist. If that's what will do it, do it. Also wenn das die Sache bereinigt und zum Abschluss bringt, if, dann tu es. If you can bring peace to the situation, wenn du einen Frieden in eine Situation einbringen kannst, wenn du einen Krieg zum Aufhören if you bringen can kannst, hinder a war between families, wenn du einen Krieg vielleicht sogar noch verhindern kannst, by taking a slap on the face, indem du einfach eine zweite Ohrfeige kassierst, take a slap on both faces. Dann lass dich auf beide Seiten ohrfeigen. You want kids to get killed in this thing? Wieso, dass Kinder getötet werden in diesem Kampf? Did this guy insult you? Hat dich dieser Mann beleidigt? Did you accidentally slap him? Hast du ihn unabsichtlich geohrfeigt? Does he want to slap you? Will er dich auch ohrfeigen? Let him slap you one and then turn the other. Let him slap you in both. Dann lass ihn am besten dich auf beide Backen schlagen. If you can hinder a major conflict here, wenn du einen großen Konflikt verhindern kannst in dieser Situation, dann mach das. If that's what it takes, do it. Wenn es das braucht, dann tu's. Now you can apply this to the Lord. Und das kann man auf den Herrn anwenden. Well, let's go to all of them first. If someone wants your shirt, aber wir lesen noch weiter. Wenn jemand dir deinen Rock nehmen will, give him your coat too. Dann lass ihm auch den Mantel. I mean, how many Jews in that day would have given their shirt and their coat and walked around naked? Ich meine, wie viele Juden damals hätten also ihr Untergewand und ihr Obergewand hergegeben und nackt rumgelaufen. I like your shirt. Oh, here, you can have it. Hey, ich mag deinen Unterrock, gefällt mir. Ja, hier, nimm ihn. Yeah, take the sandals too. Kannst meinen Mantel auch haben und meine Sandalen. Yeah, just leave my underwear. I gotta go home. Okay, lass mir nur die Unterhose. Ich muss noch nach Hause. And then you come home and your wife says, again? Und dann kommt deine so nach Hause und deine Frau sagt schon wieder. These people know you. Diese Menschen kennen every dich schon. Every day you lose a set of clothes. Jeden every Tag kommst du nach Hause. Like we can't survive like this. Es kann nicht so weitergehen. What can I say? They know me. They know I'm halt a follower of Jesus, die so wissen, they wait for me. Ein Nachfolger Jesu bist und die lauern mir schon auf. So the guy comes out and he's trying to sneak. You know, he's got to sneak to work. Und der geht raus, der versucht, sich in die Arbeit zu schleichen. There he is, dort there he is. No. Yeah, give me your shirt. Ja, oh, gib you mir got me. Hemd. Okay, take my jacket too. Und hier ist mein Mantel auch. This is the 15th pair of clothes I've given away this week. Das 15. Paar Kleidungsstück, das ich gegeben habe. Is that what he's talking about? Ist es das, worum es hier geht? He's not talking about that. Nein. He's talking about, if that's what it takes, wenn das notwendig ist, do it. Dann tu's. If you can end a conflict by doing that, wenn du einen Konflikt beenden kannst, if you can change someone's life by doing that, wenn du das Leben eines Menschen verändern kannst, if you can make an eternal investment by doing that, wenn du ein ewiges Investment machen kannst, wenn du das tust, do it. Dann tu's. I've done that. Ich hab's auch getan. I've been to Romania. Ich war schon in Rumänien. 15 years ago, when Ceausescu was still alive. Vor 15 Jahren, Ceausescu war noch am Leben. I was preaching and the translator said to me, I like your suit. Und ich habe gepredigt und der Übersetzer hat gesagt, mir gefällt dein Anzug. I gave it to him. Und ich habe ihm geschenkt. Next day, I just handed it. I said, here's my suit. You can have it. Am nächsten Tag habe ich gesagt, hier ist mein Anzug. Du kannst ihn haben. I just sensed it was a time of eternal investment. Ich habe einfach gespürt, dass es eine Zeit des ewigen Investments war. My wife said, where's the suit? Und meine Frau hat gesagt, wo ist dein Anzug? I gave it to the translator. He didn't have any. Ich hab's dem Übersetzer geschenkt. She said that was a very expensive suit. Sie hat dann gesagt, das war ein sehr teurer Anzug. I know, but I just felt it was God. Ich weiß, aber ich hatte das Gefühl, next das war time, Gott. I'm going to Romania. Das nächste Mal, wenn ich she nach Rumänien picking gehe. The suits that I'm taking. Dann sucht sie okay. die hat sie die Anzüge ausgesucht. You can take and den that one you can take. Die zwei kannst du mitnehmen. Yeah, you can give them away. They take them, they can have them. Okay. Die Anzüge kannst du rückgeben. And you know, it's like I've done that. Also, das habe ich schon mal look gemacht. At the first next one. If someone forces you to go 1 mile, go 2 miles. Und wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, so geh zwei mit ihm. I've done that. Habe ich auch gemacht. I remember Bill, he's coming on Friday. Bill, er kommt immer am Freitag. When I was 19, he worked us like we were dogs, you know. Als wir 19 war, haben wir wirklich wie Tiere geschuftet. Pastor Matt worked, we just worked all day. Pastor Matt, like, wir haben den ganzen Tag geschuftet. Like a 12-hour day was a short day. Ein 12-Stunden-Tag war ein kurzer was Tag. Like, 8 hours was, there was no 8 hour days, no 9 hour days. Also 8-9-Stunden-Tage gab es überhaupt nicht. 10 hour days were minimal. 10-12 Stunden-Tage waren sehr wenige. Up to 13. Aber 11, 12, and 13. And a lot of times you didn't even let you take lunch. Und oft gab es nicht mal eine Mittagspause. So I remember it was like 6 o'clock, I was real tired. Also ich kann mich erinnern, es war ungefähr 6 Uhr, ich war sehr müde. He comes and he says, Bobby. Und er kommt eben, Bill kommt und sagt, Bobby. How long can you work tonight? Wie lang kannst du heute bleiben? Till 7. Bis 7. I said, Bill, I'll work till 9 or 10 if you want. Ich sagte, Bill, ich arbeite auch bis 9 und 10, wenn du das willst. Just promise me one thing. Versprich mir nur eines. When I fall down, wenn ich umfalle, I pass out, und ohnmächtig bin, take me home. Dann bring mich nach that's Hause. All I'm asking. Das ist alles, was ich he was so, he just was so blessed by that. Und er wurde so gesegnet. He just looked dadurch. Around and said, you know what, just finish this up and then go home. Er hat gesagt, weißt du was, mach einfach hier diese Kleinigkeiten fertig und geh nach like, Hause. If that's what it takes to bless the boss, do also, it. Also wenn das etwas ist, was den Boss segnet, dann tu's. Hey, if your wife asks you to wash 2 dishes, und wenn deine Frau dich bittet, 2 Teller abzuwaschen, wash 4. Dann wasch doch einfach 4 ab. Right? If your wife says, take the garbage out, und wenn deine Frau sagt, könntest du den Müll rausbringen, take, what's the other thing that up? Take the bio bag out too. Dann nimm also den Biomüll if your mit. Wife says put your shoes away. Und wenn deine Frau sagt, räum deine Schuhe weg. Put your shoes and your pants away. Dann räum deine Schuhe und die Hosen weg. Go the extra mile. Geh die zweite Meile. And if your husband says, hey hon, I just want to be romantic tonight. Und wenn dein Mann sagt, ich möchte heute Abend gerne romantisch sein. Be romantic for 2 nights. Dann sei 2 Abende lang romantisch. Go the extra mile. Geh die extra Meile. If that's what it takes, wenn das notwendig ist, wenn es das happy braucht, wife, happy life. Dann tust du. Right? Glückliche Frau, glückliches Leben. What it takes, do it. Wenn es das right? braucht, dann tust. If that's what it takes to invest in a kid, wenn es notwendig ist, etwas in ein Kind zu investieren, then do it. If someone asks you money, wenn dich jemand um Geld bittet, and you think, und du dir denkst, this is a good opportunity. Das I think, ist eigentlich eine gute Gelegenheit. I'll bless this person, you know? Ich glaube, ich werde dieser Person ein Segen sein. So they say, hey, can I borrow 10 bucks? Und sie sagen, hey, kannst du mir 10 Euro borgen? They say, I'll give you 20. Ja, ich borg dir 20. Good. Give you 25. Oder 25. Just don't spend it in one place. Gib's halt nicht an einem Ort aus. Wow, thanks, Dad. Danke, now, Vater. Here's a perfect example of this. Remember that story, Les Miserables? How do you say that? Miserables? Es gibt eine Les Miserables. Les, is it Les or Les Miserables, right? That famous French novel. Dieser Roman. And remember the guy, what was his name? Jean Valjean, right? Remember the story? He's in prison 19 years. Also dieser Jean Valjean ist 19 Jahre im Gefängnis. Because he stole some food to feed his starving family. Weil er Essen gestohlen hat, um seine hungernde oder verhungernde Familie zu stehlen. He's on parole. Und er ist eben auf Bewährung. And no one will take him in. Und keiner lässt ihn für sich arbeiten. He's sleeping on the streets. Er schläft auf der Straße. And this Catholic bishop takes him in. Und dieser katholische Bischof nimmt ihn auf. So the first night he's there, he steals the silverware and he takes off. Also am ersten Abend stiehlt er das Silberbesteck und haut ab. And then he's caught by the police. Und wird dann von der Polizei gefangen. They bring him back. Sie bringen ihn zurück. And now he's going to go to prison for life, probably. Und jetzt wird er wahrscheinlich lebenslänglich bekommen. And what does the bishop do? Und was macht der Bischof? Is it an eye for an eye? No. Ist es Auge um Auge? He says to the police, I gave him these things. Er sagt der Polizei, nein, ich habe ihm diese Sachen gegeben. And he actually forgot some things. Und er hat eigentlich hat er ja noch einiges liegen gelassen und vergessen. And it's like if that's what it takes to change this guy's life. Und es ist so wie wenn also wenn es das notwendig ist, um das Leben eines Menschen and zu verändern. And the bishop sensed this from the Lord. Und der Bischof hat das vom Herrn gespürt, right? Even though bekommen. Even though it's a novel, you know. Obwohl es eben ein Roman ist. In the novel he sensed it from the im Lord. Im Roman hatte er it changed the guy's life. Das hat das Leben dieses Menschen verändert. Because if that's what it takes, do it. Denn wenn das notwendig ist, dann tu's. What's the problem? Wo liegt das Problem? I mean, it did change this guy's life in the story, und right? Es hat das Leben dieses transformed Menschen verändert. His life. Es hat sein Leben total umgekrempelt. And he helped many other people. Und hat vielen anderen Menschen dann geholfen. What's the problem? Wo ist das Problem? It doesn't always work. Es funktioniert halt nicht immer. It's not always what it takes. Es ist nicht immer das, was es braucht. It's not always washing more dishes that will make the wife happy. Es ist nicht immer das extra Geschirr, das man abwäscht, das die Frau glücklich macht. It will not necessarily make the man more happy to be more romantic or whatever. Vielleicht wird der Mann auch nicht dadurch glücklicher, wenn man mehr romantische Zeit mit ihm verbringt. Maybe there's a problem with the guy. Vielleicht hat der Mann ein Problem. Maybe he's violent. Vielleicht ist er gewalttätig. And this is not what it takes. Und das ist nicht der richtige Weg. Maybe the teenager is very, very selfish. Vielleicht ist der Teenager sehr, sehr selbstsüchtig. And when he asks for 10, you don't give him 25. Und wenn er um 10 Euro bittet, gibt man ihm nicht 25 Euro. You have to discern this. Das muss man unterscheiden. And ask yourself, is this what it will take? Und sich fragen, ist es das, was es jetzt braucht? To change this person's life. Um das Leben dieses Menschen zu verändern. And if it is, then do it. Und wenn es das ist, dann tu es. Then go the extra mile. Dann geh die zweite Meile. Then give the coat. Dann gib den Mantel auch her. Then let them strike you in the face. Und dann lass sie auch die zweite Backe, if auf die they zweite ask, Backe give schlagen. It to them. Wenn sie bitten, dann gib ihnen. Now, look at the example of the Lord. Und schaut euch das Beispiel des Herrn an. I mean, everything basically here happened to him. Und denn alles, was er hier aufzählt, ist ihm eigentlich passiert. They struck him in the face. Sie haben ihn ins Gesicht geschlagen. And the Bible says he did not pull his face back. He put his face out more. Und die Bibel sagt, er hat sein Gesicht nicht zurückgehalten, sondern er hat sich noch ausgestreckt. Right? He went the extra mile. He stuck the other cheek gegangen. And he kept sticking his face out. Er hat die andere Backe hingehalten. When they took his shirt, als sie seinen Rock nahmen, they took his coat, und seinen Mantel, they also took his dignity. Damit haben sie auch seine Würde genommen. They humiliated him. Sie haben ihn gedemütigt. But it didn't bother him. He gave that away too. Aber es hat ihn nicht gestört. Er hat das auch hergegeben. When they forced him up the Via Dolorosa to be crucified. Als sie ihn die Via Dolorosa hinaufgetrieben haben, um ihn zu kreuzigen. And finally, they showed some mercy. Und endlich ein bisschen Barmherzigkeit. And they wanted to give him that stuff he would suck on this like. Und sie wollten ihm diesen Schwamm geben, damit er ein bisschen dran saugen kann. It would numb him. Um ihn ein bisschen zu betäuben. It was like a drug. Es war so eine Art Droge. He didn't want it. Dann wollte er das he went nicht. The extra mile. Er ist die weitere Meile gegangen. And they didn't just ask his life. He didn't just ask his money. He gave everything. He gave his life. Sie haben ihn nicht nur um Geld gebeten, sondern sie haben ihm das Leben weggenommen. Right? Because that's what it took. Denn das war es, was es gebraucht hat. And he did it. Und er hat es getan. But try to do this in the millennium. Aber versuch das mal in den 1000 Jahren zu tun. Try to walk up to Jesus and slap him in the face in the millennial reign. Versuch doch mal Jesus ins Gesicht zu schlagen im tausendjährigen Reich. You will have angels around you so fast. Es werden so viele Engel um euch herum sein, so schnell. Snapping every finger in your hand, you won't even know what to do. Die euch jeden Finger brechen, dass ihr gar nicht wisst, was los ist. They will bind you up and throw you out with weeping and gnashing of teeth. Und sie werden euch euch heulend und zähneknirschend hinauswerfen. Nobody is going to slap Jesus in the millennium. Niemand wird Jesus im Millennium ohrfeigen. Number one, nobody's going to take his shirt. Erstens und zweitens, niemand wird ihm das Hemd ausziehen. He is going to rule with a rod of iron in the millennium. Er wird mit dem eisernen Stab and nobody's going to be forcing anybody what to do. Und niemand wird irgendjemanden zu etwas zwingen. The Lord will be reigning. Der Herr wird regieren. You see the point? Seht ihr, worum es hier geht? When he was on earth the first time, that's what it took. Als er zum ersten Mal auf der Erde war, war es das, was es gebraucht hat. When he reigns, when he comes a second time, wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, it's not going to apply. Wird sich dieses Prinzip nicht because anwenden lassen. Going to be in authority and power. Weil er in Autorität und in Macht kommt. I want to show you a great example of this in the book of Acts, chapter 16. Ich möchte euch ein großartiges Beispiel in der Apostelgeschichte zeigen, Kapitel 16. Paul. Und zwar am Beispiel des Apostels and Paulus. We all have to learn to discern when this time is. Und wir müssen alle lernen zu unterscheiden, wann die richtige Zeit ist. Because there's formal authority. Denn es gibt eine formelle Autorität and moral authority. Und eine moralische Autorität. And the Lord is teaching here moral authority. Und was der Herr hier lehrt, ist eine moralische Autorität. And he's not doing away with the formal. Er tut zwar die formale Autorität nicht ab. The formal is always your last line of defense. Aber die formale ist immer deine letzte Rückzugslinie. Your moral authority is your first line. Deine moralische Autorität ist immer deine Front. I have been abused by people. Ich wurde von Leuten missbraucht. And I have turned the other cheek. Und habe auch die andere Backe hingehalten. And I've turned it again. Und immer wieder hingehalten. And I turned it again. Und wieder gehalten. And again. Und wieder. And then finally. Und schließlich I call the police. Habe ich die Polizei gerufen. And you know what? Und wisst ihr, was passiert ist? They didn't respond to moral authority. Sie sind nicht auf moralische Autorität angesprungen. But when the police came, aber als die Polizei kam, that was the best thing that could ever happen. Das war die beste Sache, die je passiert ist. Because that's Romans 13. Denn das ist Römer 13. Verse 4, I believe it is. Römer 13, 4. Says that it says authority is from God. Dann steht dort, die Autorität ist von Gott. And to be under human government is to be under God's authority. Und unter einer menschlichen Regierung zu sein, ist unter Gottes Autorität zu stehen. And they don't carry the sword for nothing. Und sie tragen das Schwert auch nicht umsonst. So if moral authority doesn't work, you have a right to go to formal authority. Also wenn moralische Autorität nicht funktioniert, hast du das Recht, dich auf But the Lord is basically saying, he's basically saying, if you can do it with moral authority, do it with moral authority. Wenn es mit moralischer Autorität geht, dann tu es damit. If you can stop a war by taking a slap in the face, take the slap in the face. Wenn du einen Krieg verhindern kannst, indem du die zweite Backe hinhältst, dann mach das. Go the extra mile. Geh die zweite Meile. You know, I've told you know guys, married guys, you know. Ich habe auch schon verheirateten Männern gesagt. Spend a couple minutes in the kitchen. Verbringt einfach ein paar Minuten in der Küche. Like, what do I do that for? That's my wife's job. Warum soll ich das tun? Das ist doch ihr Job. Hey, a couple minutes. Okay, nur ein paar Minuten. Happy wife, happy life. Come on. Also glückliche Frau, glückliches Leben. Like go an extra mile, yeah, and you're gonna have Meile mit ihr, a lot of benefits. Und du wirst da viele Vorteile davon haben. I'm not doing that. Nein, ich mache das nicht. Okay, I'll be counseling you in 3 weeks. Okay, in 3 Wochen sehen wir uns zur nächsten Seelsorgesitzung. It's like if the Lord is just it applies everywhere. Also und es lässt sich überall anwenden. If you can just go a little further and end this thing, do it. Wenn du nur ein bisschen was zulegen musst, um es zu beenden, dann tu es. Now watch what the Apostle Paul is willing to do in Acts chapter 16. Seht mal, wozu der Apostel Paulus bereit ist in Apostelgeschichte 16:22. It says the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to strip him and ordered them to be stripped and beaten. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen sie mit Stöcken zu schlagen. After they had been severely beaten or flogged, they were thrown into prison. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Okay. What's so interesting about that? Okay, was ist jetzt daran so Watch interessant? Watch verse 37. Schaut euch mal den Vers 37 an. Now they're coming to let Paul out of prison. Sie kommen, um den Paulus freizulassen. But Paul said to the officers, they beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens. Paulus aber sprach zu ihnen, sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind. And they threw us into prison. Und sie haben uns ins Gefängnis geworfen. And now do they want to get rid of us quietly? Und nun sollten sie uns heimlich fortschicken? No, no, no, no, no. Nein. Let them come themselves and escort us out. Sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. The officers reported this to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, die Amtsdiener berichteten diese Worte den Stadtrichtern, they were scared out of their pants. Und sie fürchteten sich, als sie hörten, dass sie römische Bürger seien. You don't flog Roman citizens. Römische Bürger lässt man nicht geißeln. That is like, wow. Das ist unglaublich. That's like the Roman... Rome will come down on you. Ich meine, ganz Rom bricht über dich herein, wenn du das tust. Do you think that Paul when they ordered them to be beaten, do you think that Paul forgot he was a Roman citizen? Glaubt ihr, als Paulus da aufgestellt wurde, um geschlagen zu werden, dass er vergaß, dass er römischer Bürger ist? Now they're just beaten, you know, and it says severely beaten. Sie sind schlagen schwer, steht ja, mit Stöcken auf ihn ein. Silas, I've got some good news. Ich habe eine gute Nachricht. I've got some bad news. Und auch eine schlechte. You know, the good news is. Die gute Nachricht ist. They're not allowed to beat Roman citizens. Die dürfen Römer gar nicht schlagen. The bad news is. Aber die schlechte Nachricht. I didn't remember that until now. Mir ist das vor 5 Minuten noch nicht eingefallen. You idiot. Idiot. Do you think he forgot? Glaubt ihr, er hat das he vergessen? Didn't forget. Er hat das nicht vergessen. He was implementing what the Lord said. Er hat das nur angewandt, was der Herr and gesagt this hat. Is why I think he did it. Und ich glaube, er hat es aus folgendem Grund because gemacht. Philippi was the first, that was the first mission into Europe. Weil Philippi die erste Stadt auf der europäischen Seite it was war. Also a Roman stronghold. Es war auch eine römische Festung. Wow, I mean if they could break into Philippi with the gospel. Und sie haben sich gedacht, wenn sie mit dem Evangelium in Philippi Wurzeln schlagen that können, would be massive. Dann wäre das wirklich eine massive Veränderung. But Philippi, a Roman colony, a stronghold. Aber Philippi, eine römische Kolonie, ein Stützpunkt of der Römer. Rome and Caesar worship. Also Rom und Caesar wurden dort angebetet. Church doesn't have much of a chance here. Da hat die Gemeinde wohl nicht viel Chance. And all of a sudden they want to beat him. Und plötzlich wollen sie ihn schlagen. And Silas may have said, und Silas hat vielleicht gesagt, you know, we're Roman citizens. Du weißt eh, dass wir Römer sind, nicht? Paul, you know, we're Roman citizens. Paulus, wir sind doch Römer. Shut up, listen, halt den Mund, sei ruhig. And boom, boom, boom, boom, boom, they are severely beaten. Und dann, sie werden ihm wirklich ausgeben. And Silas is like, man, Paul, what's this all about? Und Silas sagt sich, Paulus, warum das Ganze? Quiet down. Trust me on this. Just trust me, Silas. Vertrau mir einfach, Silas. A couple days later, you guys can go. Und ein paar Tage später, okay, ihr zwei könnt wieder gehen. Thank you. Danke. So you're gonna let us go after you flog Roman citizens. Also ihr lasst uns jetzt wieder ziehen, nachdem ihr römische Staatsbürger geschlagen habt. Do you see the plan that Paul had? Seht ihr, welchen Plan hier Paulus geführt hat? It was like you guys owe me one. Ihr schuldet mir jetzt etwas. You see, I gave you mercy. Ich habe euch Barmherzigkeit now you're gonna give my little church mercy. Jetzt werdet auch mir, ihr, meiner kleinen Gemeinde, Barmherzigkeit erweisen. Okay, und ihr werdet diese Leute in Ruhe lassen, weil ich habe euch in Ruhe gelassen. I might just remember what you did to me. Denn vielleicht erinnere ich mich ja daran, was ihr da gemacht habt. So, when you think of that little community down in the cellar over there, also wenn ihr an diese kleine Gemeinschaft denkt, da drüben im Untergeschoss, you just think of me. Dann denkt auch an mich. Bye bye. I think this is what he did. Ich glaube, I honestly das, believe this hat. Is what he did. And that he turned the cheek und dass er die zweite Backe hingehalten went, boom, hat. He gave him the other cheek, boom. He went the extra mile. Die zweite Meile gegangen ist. Because he wanted to extend mercy to them so they would extend mercy to the newborn church. Dass er eben Barmherzigkeit an denen getan hat, die ihm Unrecht hatten, damit sie auch der Gemeinde but now turn to Acts 22. Zeigen. Aber wenn wir jetzt ins in die Apostelgeschichte 22 we find him in the same position. Finden wir ihn in einer ähnlichen Situation. He's about to get beaten again. Er steht eben kurz davor, wieder geschlagen zu werden. Okay, verse 23. And they were shouting and throwing off their cloaks and flinging dust in their air. Sie aber schrien und warfen ihre Kleider in die Luft. The commander ordered Paul to be taken into the barracks. Und der Oberst befahl, ihn in die Burg zu führen. He directed that he be flogged and questioned in order to find out why the people were shouting at him like this. Er sagte, dass man ihn geißeln sollte und verhören. And as they stretched him out to flog him, um zu erfahren, aus welchem Grund sie so gegen ihn schrien, als sie ihn aber zum Geißeln festbanden, Paul said to the centurion there, sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei war, is it legal for you to flog a Roman citizen? Ist es erlaubt bei euch, einen Menschen, der römischer Bürger ist, ohne Urteil zu geißeln? Who hasn't been found guilty? Ohne Urteil. When the centurion heard this, he went to the commander and reported it. Als der Hauptmann das hörte, ging er zu dem Oberst und berichtete ihm und sprach: What are you going to do? He asked. This man is a Roman citizen. Was willst du tun? Dieser Mensch ist römischer Bürger. The commander went to Paul and asked, Tell me, are you a Roman citizen? Da kam der Oberst zu ihm und fragte ihn: Sag mir, Bist du römischer Bürger? You better believe I am. Er sagt, ja, dann. He answered, yes, I am. Then the commander said, I had to pay big bucks for my citizenship. Das sagte der Oberst, ich habe für dieses Bürgerrecht habe ich viel Geld bezahlt. But I was born a citizen, Paul replied. Paulus aber sprach, ich aber bin schon als römischer Bürger geboren. Those who were about to question him withdrew immediately. Da ließen sogleich von ihm ab, die ihn verhören wollten. The commander himself was alarmed when he realized that he had put Paul, a Roman citizen, in chains. Und der Oberst fürchtete sich, als er vernahm, dass es ein römischer Bürger war, den er hatte festbinden lassen. So what happened here? Also was ist hier passiert? Paul realized this is not what it's going to take. Paulus war sich klar, das ist es nicht, was es jetzt braucht. I'm not going the extra mile here. It's going to do nothing. Weil hier bringt's überhaupt nichts. I'm not going to get slapped in the face here. It's going to do nothing. Ich lasse mich nicht nochmal schlagen, denn hier bringt es nichts. I'm not giving my coat away here and I'm not giving money away. It's going to do nothing. Ich lasse nicht meinen Mantel und auch nicht mein Geld. Das wird nichts Philippi, bringen. Philippi, okay, I see that. In Philippi, da hat es Sinn gemacht. Now they give mercy on the church. Jetzt okay, fine. Der Gemeinde tätig. I'm not taking a beating for nothing. Aber ich lasse mich nicht umsonst schlagen. And just as they were ready to beat him, he said, "Hey, look, I'm a Roman citizen." Und gerade als sie anfangen wollten ihn zu schlagen, hat er gesagt, "Moment mal, and ich bin Silas aber römischer Bürger." Yeah, we are Roman citizens. Und Silas, ja, das sind wir. You know, and probably Silas came back the next time and said, "Paul, it happened again, you know? They were about to flog me." Wahrscheinlich ist Silas gekommen und sagt, weißt du, es war wieder so weit, sie wollten mich wieder schlagen. I just did what we did last time. I let them beat me. Und ich habe mich wieder schlagen lassen, so wie auch in Philippi. I heard that they were going to flog you too. Ich habe gehört, dass sie dich auch geißeln wollten. They beat you? Haben sie dich geschlagen? No, I told them I was a Roman citizen. Nein, ich habe ihnen erzählt, ich bin ein römischer Bürger. You did? Was? I didn't. We should have. What'd you do that for? Wieso das jetzt plötzlich? Because we did it last time. Weil letztes Mal haben wir es auch so gemacht. But last time it fit, this time it doesn't fit. Ja, aber letztes Mal hat's gepasst, diesmal hat's nicht gepasst. You idiot. He probably was thinking, you know, to himself, oh my gosh, what an idiot I am. It's got to fit. You just got to know when to do it. Es muss passen. Man muss wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Moral authority was not going to work in that situation. Moralische Autorität hätte in dieser Situation nicht funktioniert. So Paul fell back on formal authority. Also ist Paulus zurück auf die formelle, auf die staatliche Autorität zurückgefallen. And sometimes you got to call the police. Und manchmal muss man die Polizei rufen. You gotta call them. You have no choice. Man muss sie anrufen, denn man hat keine Wahl. Moral authority doesn't work. Die moralische Autorität funktioniert manchmal nicht. Our first defense is moral authority. Aber das ist eben unsere erste Abwehr, die be moralische. Meek, be humble. Demütig sein. Take a few shots. Sich ein paar Mal schlagen try to zu end lassen. The conflict in peace. Den Streit versuchen mit Frieden. Be willing to take a beating a little bit. Zum Ende zu bringen, vielleicht sich ein bisschen schlagen zu to lassen. Be inconvenienced. Vielleicht in eine unangenehme Situation versetzen lassen, eine extra Meile gehen, coat, einen Mantel zu verlieren, get a slap in the face. Vielleicht eine Ohrfeige kassieren. I saw this thing on, I don't know, I got it somewhere on the internet, right? Ich habe im Internet etwas gesehen. It was a slap fight between two cities, New York City and another city. Es war zwischen New York und einer anderen Stadt eine Ohrfeigenschlacht. These two girls out of two parts of New York, right? Also das waren zwei Mädchen aus zwei verschiedenen Stadtteilen von they New York. They get to slap each other. Die müssen sich da gegenseitig ohrfeigen, so fest sie das nur können. And, then the judges have points on who slapped harder. Und dann gibt es auch so Schiedsrichter, die and they slap each other about 30 times. Wer fester zuschlägt. Und es geht ungefähr 30 Mal hin und her. Boom! And the other one goes, they just kind of wipe it off and she goes, boom! And then they go boom and boom and boom and boom. They just keep going and keep going. I thought this is unbelievable. And then it's like, okay, judges, who slapped harder? So weiter, immer so weiter und dann kommt die Glocke und okay, wer hat jetzt fester zugeschlagen? Susie from New York wins the slap fight competition. Susie aus New York hat die Siegerin. And then they interview and she says, yeah, I really gave it to her. Yeah. I was like, are these people crazy or what? Sind die verrückt oder? And the Lord is just saying, Jesus is saying, take two slaps here. Take, und, you know. Jesus sagt, lass dir einfach eine zweite gefallen. If you can end something, a couple slaps is not that much. Wenn du etwas beenden kannst, etwas Ungutes, dann sind zwei Schläge nicht zu viel. So this is the point. Und darum discern geht's in between moral and formal authority. Ja, zu unterscheiden zwischen moralischer und formeller if that's Autorität. What it takes, wenn es das ist, was nötig ist in der Situation, then do it. Dann tu es. And you have to discern. Du hast die Unterscheidungsgabe. I like that slogan, whatever it takes. Was immer nötig ist. And for the Lord, he had to be crucified. Für den Herrn hat das bedeutet, dass er gekreuzigt you werden read musste. Isaiah, for our salvation, that's what it took. Um uns zu retten, war es genau das, was nötig war. One thing I can guarantee you, nobody is going to ever crucify Jesus again. Und ich kann euch aber eines garantieren, dass niemand Jesus wieder kreuzigen wird. Nobody. For all of eternity will God ever be crucified again. In alle Ewigkeit wird Gott sich nicht noch einmal kreuzigen lassen. Because if anybody even tries, no one will even attempt it because Denn he's God. Das würde niemand versuchen, weil er Gott ist. They would be squashed. Aber sie Because he will rule with a rod of iron. Weil er mit eisernem Stab regieren wird. And his enemies will be under his feet. Und seine Feinde unter seinen Füßen sein And his enemies will be cast into the lake of fire forever. Und auch in den Feuersee für ewig geworfen werden. Because the Lord came with moral authority. Weil der Herr mit moralischer Autorität kam. Meekness and humility. Mit Demut und Sanftmut. Went to the cross for the sins of the whole world. Ans Kreuz gegangen ist um der Sünden der ganzen Welt willen. He came as a lamb. Als Lamm. He died, he resurrected, he's in heaven. Er starb, er ist auferstanden. But he's coming back as a lion. Aber er kommt wieder als Löwe. He came in moral authority. Er kam in dieser moralischen Autorität. Now he's coming back with formal authority. Und jetzt kommt er aber mit formaler Autorität King of kings and Lord of lords is on his Herr der Herren, der König der Könige, das ist on his horse and here he comes. With the armies of heaven. Mit den Armeen des Himmels. So this is such a good thing for us to discern. Und das ist so eine gute Sache, wenn wir das unterscheiden können. You want to win your mother-in-law? Wenn du deine Schwiegermutter für dich gewinnen willst. I don't want to go. I mean, like my mother, you could say, my mother-in-law drives me crazy. Man könnte sagen, meine Schwiegermutter, die treibt mich in den Wahnsinn. Hey, let's just go one more time. Okay, fahren wir noch einmal. Christmas. Let's get her a nice present. Maybe this is what it will take. Besorgen wir ein schönes Geschenk. Vielleicht ist es das, was notwendig ist. What will it take? Let's ich weiß nicht, was braucht's. Maybe we can stop a Cold War. Aber vielleicht könnten wir einen kalten Krieg beenden. What will it take? Was ist notwendig, um das And zu then tun? Try it. Und dann probier's. And do it. Und tu's. It's worth it. Es ist es But wert. People don't think it's worth it. This is the problem. Menschen glauben, dass es das nicht wert ist. Husbands das ist das don't Problem. Think it's worth it. Wives don't think it's Ehemänner worth it. Glauben, es ist nicht, das ist es nicht wert. Parents don't Frauen think it's worth Eltern it. Kids glauben don't, es nicht. They just don't think that that little extra effort is going to make it. And it Sie does. Glauben nicht daran, dass diese kleine extra Mühe it etwas really, bewirken wird. Really can make all the difference in the world. Aber es kann wirklich den größten Unterschied and in der I've ganzen told, Welt machen. I've been, I counseled couples. Und ich habe Paaren schon Seelsorge gegeben. Can you just make a little effort? Und ich habe gesagt, könnt ihr noch euch ein bisschen Mühe geben? Not gonna do anything. Nein, ich mache das nicht. It's like, look, I said, you are gonna pay so heavy. Und ich habe gesagt, du wirst aber so viel dafür bezahlen müssen. If you think that divorce is the easy way out, wenn du denkst, dass Scheidung der leichte Weg ist, and one woman said, yeah. Und eine Frau hat gesagt, ja, ich glaube das. I said, you are kidding yourself. Und dann habe ich gesagt, na, du bist belügst dich selbst. No, she was determined. Nein, sie wollte das durchziehen. And she was wrong. Und sie lag falsch. If she had gone the extra mile, wenn sie diese extra Meile gegangen if he had wäre, gone the extra mile, oder wenn er die extra Meile gegangen they wäre, would have saved themselves a lot of problems. Hätten sie sich viele Probleme gespart. Right? The extra mile. So let's keep that in mind. Go the extra mile. Also versuchen wir uns das zu merken, die extra Meile zu gehen. And save yourself a lot of problems. Und sich viele Probleme ersparen dadurch. Amen. So Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for giving us this. Danke, dass du uns das gegeben Lord, hast. Thank you for this teaching. It's so encouraging. Danke für diese Lehre, die so ermutigend ist. Thank you that you did what it took. Und dass du getan hast, was es brauchte. And help us, Lord, to do what it takes. Und hilf auch uns, das zu tun, was notwendig to reach ist. People for you. Um Menschen für dich zu erreichen. To lead them, to bring them to church. Um sie in die Gemeinde zu Become führen. A friend. Ein Freund zu werden. To invite a neighbor over. Einen Nachbarn einzuladen. To change a life. Ein Leben zu verändern. To stop a war. Einen Krieg aufhören zu lassen. We pray. Wir beten, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening.